Infektion, ein stofflich gewordener Konflikt. Wer zu Entzündungen neigt, versucht, Konflikte zu vermeiden. Bei einer infektiösen Erkrankung sollte man sich folgende Fragen stellen. Welchen Konflikt in meinem Leben sehe ich nicht? Welchen Konflikt weiche ich aus? Welchen Konflikt gestehe ich mir nicht ein? Um das Thema des Konfliktes zu finden, sollte man die Symbolik des betroffenen Organs oder Körperteils genau beachten.